die Welt die Folgenskron. Die Redlichkeit hat ihn so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon. Und so ist es mit uns. Wir sind ehrliche Menschen, halten zusammen, stehlen nicht, morden nicht und legen kein Feuer an. Und so kann man sagen, wir sinken immer tiefer und tiefer. Und das schöne Lied bewahrheitet sich an uns, denn die Suppen sind rar. Doch wenn wir anders wären und Dieb und Mörder, möchten wir vielleicht satt sein. Denn die Tugenden zahlen sich nicht aus, nur die Schlechtigkeiten. So ist die Welt und müsst nicht so sein. Ihr seht, ihr ordentliche Leute, haltend die 10 Gebot. Es hat uns bisher nichts genützt, ihr, die ihr jetzt am warmen Ofen sitzt, helft lindernd unsere große Not. Wie kreuzbrav waren wir doch schon, und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon, die Gottesfurcht hat uns so weit gebracht. Beneidenswert, wer frei davon ist.